Kapitel 8. Berlin-Westerland. 3. April. Samstagnachmittag. Patrick Reich macht sich große Sorgen. Seit Freitagabend hat er nichts mehr von seiner Freundin gehört. Das ist ungewöhnlich. Sie ist telefonisch nicht zu erreichen, weder auf dem Festnetz noch auf dem Handy. Er ist in so großer Sorge, dass er mit dem Flugzeug nach Sylt fliegt. Ein Taxi bringt ihn in die Brandenburger Straße. Die Haustür steht offen. Feriengäste laden ihre Koffer aus und stellen sie an den Fahrstuhl. Das dauert Patrick alles viel zu lange. Er geht schnell die Treppen hinauf. Die Wohnung liegt im 4. Stock. Es ist die letzte Wohnung auf dem Gang. Er sieht die aufgebrochene Wohnungstür. Sein Herz klopft wie wild. Er versucht ruhig zu atmen. Entschlossen geht er in die Wohnung. Privatdetektiv Patrick Reich durchsucht systematisch die Wohnung. Es ist alles aufgeräumt. Die Kleider hängen ordentlich im Schrank. Nichts deutet auf einen Diebstahl hin. Auf dem Küchentisch stehen Einkaufstüten. Der Kassenbon zeigt, dass Konstanze um 9.55 Uhr eingekauft hat. Patrick geht in den Flur. Der Mantel von Konstanze ist weg. Neben der Garderobe steht das Telefon. Was ist das? Fragt sich Patrick, als er einen Zettel sieht, der zur Hälfte unter dem Telefonapparat liegt. Er erkennt sofort die Handschrift von Konstanze. Maybachstraße 12, 3. April. Orgamityp SEKB. Orgamityp SEKB, um Gottes Willen! Das bedeutet Lebensgefahr für Konstanze! Patrick zwingt sich zur Ruhe. Wie kann er seine Freundin retten?